Die Erblasten der Brandenburger Polizei. CDU will neuen Stasi-Scheck. Jetzt eine Treibjagd zu führen, ist Unsinn. Die brandenburgischen Zeitungen in diesen Tagen beschäftigen sich wie schon lange nicht mehr mit der Vergangenheit. Auslöser war ein Bericht des RBB, der eigentlich keine großen Neuigkeiten beinhaltete. Auch in Brandenburg gibt es Polizisten, die hauptamtlich oder als inoffizielle Mitarbeiter mit dem Ministerium für Staatssicherheit der DDR, MFS, zu tun hatten. Allerdings blätterte der Bericht ein paar konkrete Einzelfälle auf, die für Empörung sorgen. Das veranlasste den CDU-Landesvorstand zu fordern, alle Mitarbeiter der Polizei mit MFS-Hintergrund einer Prüfung zu unterziehen. Brandenburgs Innenminister Jörg Schönbohm, ebenfalls CDU, lehnt eine neuerliche Stasi-Überprüfung der Polizei dagegen ab. Der innere Friede besteht auch darin, dass wir uns mit den Opfern kümmern. Darum bin ich froh, dass wir einen Stasi-Beauftragten wählen, der den Opfern hilfreich sein kann. Wie gehe ich eigentlich um, wenn ich den Brief von einem Bürger bekomme, der mir sagt, der mich damals geschunden hat, vertritt heute die demokratische Staatsgewalt? Muss ich mir das immer noch ansehen? Ich kann den Bürger nicht sagen, zieh am besten weg. Ich werde diesen Personenkreis und diesen Bereich überprüfen, sei es auf Hinweise oder andere Erkenntnisse, und dann mit den betreffenden Mitarbeitern sprechen, was sich daraus ergibt. Die großen Koalitionspartner SPD und CDU sind sich nicht komplett einig. SPD-Fraktionschef Günther Baske nannte die Debatte aber witzig und schädlich. Ministerpräsident Matthias Platzek ordnete sie fast religiös ein. Der Blick von heute aus, ich sage das auch als evangelischer Christ, muss auch beinhalten nach 20 Jahren, dass man in der Lage ist, mit Blick auf die 70er und 80er Jahre zu verzeihen und zu vergeben. Ich weiß, dass das keine politische Kategorie ist, aber ich will es wenigstens auch einmal gesagt haben. Und dass man natürlich auch den Lebenslauf die 20 Jahre danach zu berücksichtigen hat. Zuständig für die Verbeamtung war damals Innenminister Alwin Zierl. Der Sozialdemokrat verteidigte die Überprüfungspraxis Anfang der 90er Jahre. Man habe seinerzeit nach bestem Wissen und Gewissen gehandelt, wollte schnell sein und zügig Ergebnisse sehen. Es war für mich sehr wichtig, die Polizei nicht einfach so zu übernehmen, wie sie da war, sondern eine Überprüfung vornehmen zu lassen. Da gab es ja noch kein Stasi-Unterlagengesetz. Ich wollte wissen, wer in dieser Polizei in der Zukunft auch Dienst tun kann und wer es nicht tun kann. Und ich habe damals gesagt, also je nachdem, was hier als Ergebnis steht, so wird auch die Politik das vollziehen. Und so gelangten nach dem Ende der DDR 242 ehemalige Hauptamtliche und 1238 inoffizielle Stasi-Mitarbeiter in die Reihen der brandenburgischen Polizei. Etwa 600 wurden aus dem Dienst entfernt oder gingen gleich freiwillig. Empfehlungen gab eine unabhängige Kommission, die aufgrund ihrer Zusammensetzung spöttisch Bischofskonferenz genannt wurde, eingesetzt Mitte Dezember 1990 vom Landtag. Allerdings sollen ihr selbst frühere Mitarbeiter des MFS angehört haben. Andreas Bernig, Politiker der Linken, früher Vorsitzender des Hauptpersonalrats der Polizei, hält das für nicht schlimm. Ich war nicht dabei bei der Bischofskonferenz. Ich kenne es nur im Nachgang. Als die GAUK-Überprüfungen liefen, dort war ich bei persönlichen Gesprächen, dort kenne ich Fälle, daraus kann ich das bewerten. Das gehört für mich zur Sachdebatte dazu, dass man feststellt, dass nicht diese Bischofskonferenz das Entscheidende war, sondern das war die politische Prozedur und auch die Chance für jeden Beschäftigten selber die Wahrheit zu sagen. Innenminister Schönbohm verweist darauf, dass es keine erneute flächendeckende Prüfung auf frühere Stasi-Tätigkeiten geben kann, weil die Frist dafür nach dem geänderten Stasi-Unterlagengesetz Ende 2006 ausgelaufen ist.